gib mir Jackie plus Cola, ich bin in mein Modus. Lulalität, ich werd mit mein Lokus. Mittelfinger auf Fotos, tipp in mein Fokus. Still jetzt mein Dos und füll jetzt mein Konto. Zahl mal dein Ort und lass mal dein Kombo. Flex noch Nike Cortez. Treff sich auf Rümili, Kriat Mares. Berliner Verbrecher sind dick im Geschäft. Am Samstag auf Fuso, wir suchen den Stress. Hassen viel Patte für CLS-Bands. Berlin meine Stadt, was Konkurrenz. Wie eine Family, alle Cousins. Gang, Loco Member, bald wir machen Para. Loco Member, bald wir machen Para. Türkisch, Araber, Afrikaner. Asozialer, fick die Tatiana. Luciano Loco, bleib schnell kriminell. Inshallah, Habibo, ich verdiene schnell. Griff in die Kasse, ich handele schnell. Illegal, Puto, verdient so mein Geld. Visiere mein Ziel an, verteile Schellen. Klebende Negros, nur Hunde, die bellen. Weiter, weiter, weil nur Lila mich schmeckt. Einzig meine Habibos verdienen mein Respekt. Loco Kalito, ich lebe fürs Geschäft. Schlückchen vom Skiwas, ich bretter mein Track. Bretter, Nero Bretter. Loco Gang Member jagen die Million. Verbrecher auf Hunger, wann kommt die Besinnung? Lebe fürs Geschäft, ich bleib kriminell. Fick mal den Rest, nur Hunde die Band. Loco Gang Member jagen die Million. Verbrecher auf Hunger, wann kommt die Besinnung? Lebe fürs Geschäft, ich bleib kriminell. Fick mal den Rest, nur Hunde die Band. Nicky, fick dein Scheiß voll weg, Jackie, Dose, Intus, Bretter, das Brett. Mein Team ist komplett, Gala raus aus dem Deck mit der verrückten Bande im Rücken. Im Gossen zwischen freier Mörder und Seelen, die drücken. Jungen Mädels, die sich bücken für Para. Promo auf Plata, Geschichten von Seelen aus Hara. Leben im Hara, angestellte Sklaven. Vergiften den Dreck auf den Straßen. Narben in Gesaben sind Resultat für die Strafen. Für Luzifassaten, Verräter kriegen Strafen mit Kriegen, die schafft. Das Leben fickt alles, Schock, Starre. Leben, was man redet, schnappt die Karre. Mercedes-Benz, Gangs mit der Gang. Wir bleiben präsent, Ellipsi Gang. Logo Gang Member jagen die Million. Verbrecher auf Hunger, wann kommt die Besinnung? Leb fürs Geschäft, ich bleib kriminell. Fick mal den Rest, nur Hunde die Band. Logo Gang Member jagen die Million. Verbrecher auf Hunger, wann kommt die Besinnung? Leb fürs Geschäft, ich bleib kriminell. Fick mal den Rest, nur Hunde die Band. Luciano Loco, Niki Santoro, BNN 030 12812 am Anakoim.